Ach. Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach ja, erstmal eine Runde gähnen. Moment. Jo, die letzten Tage sah es ja immer so aus, als ob es regnet. Und hatten ja auch Regen angesagt. So, 22.44 Uhr hatten ja auch Regen angesagt. Und aber irgendwie ist nichts runtergekommen. Ich bin mit mir am Hadern, ob ich morgen schwimmen fahre oder zum Fitness. Und ja, ich muss mich da langsam wieder reinfuchsen und hätte schon Bock drauf. Also auf jeden Fall schön Sauna und ja. Ach, erstmal gucken, wie ich mich morgen, morgen fühle, psychisch, physisch. Und außerdem wollte ich auch mal nachfragen, wie das ab nächsten Monat läuft, weil ab nächsten Monat ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Und ich kenne das noch von McFit. Die haben ja schon immer 24 Stunden am Tag. Sorry. 24 Stunden am Tag auf. Und nämlich interessiert erstmal, ob dann jemand da ist, weil beim McFit, so viel ich das noch auf dem Schirm habe, war morgens früh nie einer da. Also da ging man halt durch so ein Drehkreuz, aber das heißt morgens früh, also so um 2, 3 Uhr morgens. Und mich interessiert dann auch mal bei Benefit, Moment, ob man dann, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, weil die haben ja kein Drehkreuz, die haben eine riesengroße Eingangshalle. Und was mich interessiert, ob dann die Saunen Tag und Nacht auf sind. Und ja, dadurch, dass dann Benefit dann den ganzen Tag geöffnet hat, ob sich was an den Eintrittspreisen oder bei der Mitgliedschaft, ob da irgendwie was erhöht wird. Und ja, aber heute habe ich wieder den Wurm hier, sorry. Und ja, ob das dann teurer wird, aber es hat bei McFit ja, waren die Preise 20 Euro, ne? Vielmehr, die haben mit 15 Euro angefangen und dann sind die später dann auch auf 19 Euro hochgegangen. Und ja, das habe ich. Muss mal gucken, also ich hätte schon Bock, weil ich muss unbedingt wieder, gut, die Sommerfigur ist verpeilt. Nicht verpeilt, die ist, die lohnt sich nicht mehr, weil der Sommer ist ja schon fast vorbei wieder. Und ja, soll ja, ich glaube, morgen soll es warm werden, am Samstag soll es warm werden und am Sonntag habe ich noch nicht geguckt. Und ja, wie gesagt, wir haben, Moment, das sieht ja richtig stark aus hier. 22.48 Uhr und habe immer im Moment Schwierigkeiten, weil ich das ja direkt vom Handy aus wieder runterlade und dann auf Spotify, auf Oldenburg, deine Stadt hochlade und dann irgendwie klappt das meistens nicht. Und aber Leute, Mir geht's irgendwie, ja, gar nicht gut. Alles sehr kompliziert im Moment und zu viele Baustellen, die ja eigentlich gekittet werden müssen und ja und keiner, ich weiß auch nicht, wie das alles weitergeht hier, auch finanziell und so. Boah, ich habe so viele Sachen, die ich bezahlen muss, und irgendwie fehlt mir das Geld. Und naja, mal dies und das ein bisschen nach hinten verschieben, und also diesen Monat geht's mir wirklich beschissen. So richtig. So viele Sachen, die ich noch bezahlen musste und so. Und ja. Gucken, wie ich. Es sind ja nur noch ein paar Wochen. Was heißt, ein paar Wochen sind noch? Knapp. Ja, was haben wir heute denn? Was haben wir heute? Den 18. Ja, 18. Moment. Ich sehe das gar nicht hier. Doch, doch den 18. Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, irgendwie komme ich da schon durch, aber dann ab nächsten Monat muss ich mich wieder wirklich zusammenreißen. Und naja, ist auch nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz Hallo sagen, Moin Moin, und versuche jetzt was zu schlafen und dann ja mal gucken, was morgen kommt. Da ich bin ja so zwiegespalten. Ich würde ja gerne schwimmen gehen, würde auch gerne zum Fitness gehen. Ich könnte auch beides machen, ne? Aber das ist mir dann auch zu spät, ne? Weil ich guck, dass ich so spätestens um 11 Uhr am See bin, weil sonst lohnt sich das für mich auch nicht mehr, weil dann habe ich nämlich auch keinen Bock mehr. Aber ich sag, wenn es morgen warm wird, dann kann man sich auch auf die Sonnenterrasse legen und beim Sport. Und naja, ich bin schon wieder. Ich merke das schon wieder, dieses Melancholische in meiner Stimme, und das mag ich ja gar nicht. Hab schon wieder einen Dauergehner hier im Moment. Naja, was soll's. So, wollte mich doch nur mal ganz kurz melden, ob ich das jetzt hier noch auf Spotify hochlade. Entweder klappt's sofort oder es klappt nicht, ne, weil ich dann das Video speichere, dann kann ich das Video in Audio umwandeln und dann kann ich die Audio dann auf Spotify hochladen. Aber in letzter Zeit klappt das irgendwie nicht, dass ich das Video direkt abspeichere vorm Hochladen auf Facebook. Naja, egal. So, in diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.